Scusi, eh? Ich komm nach Hause und vor meiner Tür liegt ein toter Fisch in Zeitungspapier. Ich weiß, dass mein Nachbar ein Angler ist, aber der hat sich doch gerade Richtung Ostsee verpisst. Während ich so überlege, guckt mir ein Verdacht, denn ich hab mir im Internet Feinde gemacht. Der beschissene Kritik hat mich völlig erregt, hab mich mit der MP3-Mafia angelegt. Vor meiner Tür ein pechschwarzer Wagen. Ne richtig große Armeeschüssel, Scheiben verdunkelt. Niemand weiß, woher der kommt. Doch man munkelt, das sind ehrenwerte Herren aus Berlin. Ich sollte besser was aus Neopren anziehen. Die Tine meint, lass dich nicht erschrecken. Hegers Hamburg ist ein einziges Hafenbecken. Angela und findet mich toll, bin zu teuer wert und ich denke, Mann, wie weit kann sie schwimmen mit Betonschuhen an? Werde ich einfach nur erschossen oder ziehen sie in Erwägung? Nix auf der Stelle bei Grünstein legen, okay? Du hast nicht wissen willst, ich keine Ahnung.